Hallo und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Heute wieder frisch aus den Faxgeräten der öffentlichen Verwaltung, die Monatsschau. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 125. Ausgabe des E-Government Podcast und auch am Ende des Jahres 2022 wieder mit einer Monatsschau, wo wir ganz einfach mal den letzten Monat Revue passieren lassen. Wir sind heute zu fünft bei uns im Studio und ich begrüße zwei neue Teilnehmer, einmal den Olli und einmal den Markus. Hallo Olli, grüße dich. Moin Moin aus Kiel. Vielleicht ganz kurz zwei Worte zu dir. Ja, ich bin Olli, seit gefühlten 30 Jahren Digitalisierungsbeamter und interessierter Lokalpolitiker, was Netzpolitik und digitale Entwicklung betrifft. Ja, schön, dass du dabei bist und hallo Markus, auch von dir ganz kurz, wer du bist. Ja, hallo, ich bin Markus Fellner aus Regensburg, Ex-Journalist bei Heise, Linux-Magazin, ehemals bei SUSE und auch seit 30 Jahren mit Linux und Open Source unterwegs. Ja, schön, dass du dabei bist. Und dann haben wir zwei alte Bekannte. Hallo Ingo, ich grüße dich. Hallöchen, schönen guten Abend. Und hallo Peter, hallo, wie geht's dir? Hallo zusammen aus München. So, wir haben heute jede Menge Themen mitgebracht und wir werden loslegen. Für die Live-Zuhörer, es gibt einen Chat. Die Informationen findet ihr unter egovernment-podcast.com/live, da findet ihr alle Informationen und Zugang zum Chat und da könnt ihr während der Aufnahme auch Fragen stellen bzw. Beiträge reinschreiben. Dann fangen wir direkt mal an mit der News-Rückschau. Erstes Thema, Zendis wurde jetzt formal gegründet. Also das ist nur eine kurze Meldung, das Zentrum für digitale Souveränität wurde jetzt vom BMI als bundeseigene GmbH gegründet und kann damit loslegen mit Arbeiten. Dann mache ich gleich weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar habe ich einen sehr schönen Beitrag in der E-Government Computing gefunden. Und zwar heißt der Offen und sicher, Open Source, 7 Vorurteile unter der Lupe. Da werden einfach nochmal 7 Vorurteile für und gegen Open Source unter die Lupe genommen und aufgelistet und teilweise sehr schön entkräftet. Olli, du hast das nächste Thema mitgebracht. Ja, genau. Ein Artikel aus dem Rundblick Niedersachsen, der jetzt anscheinend inzwischen hinter einer Bezahlschranke verschwunden ist, in dem sich die Kommunen darüber beklagen, dass sie bei der Digitalisierung von Bund und Ländern nicht genug mitgenommen werden. Das ist eine Kritik, die nicht ganz neu ist, aber die jetzt natürlich sozusagen in der Schlusspanik des OZG verstärkt auftaucht. Und insofern hier der Hinweis auf das Land Niedersachsen. Ja, und weil wir gerade dabei sind bei Zeitungsartikeln, auch die Bild-Zeitung hat es jetzt geschafft, einen Artikel zu schreiben zur Verwaltungsdigitalisierung. Das heißt, Verwaltungsdigitalisierung ist jetzt Mainstream. Da gehe ich nicht weiter drauf ein, weil erstens Bezahlschranke, zweitens Bild. Und ich gebe weiter an Ingo. Ja, meine News kommt aus Europa. Wie erwartet wurde die EU-ID, also euer Ausweis auf dem Handy, formal bestätigt. Wir haben lange gehofft, dass das eindeutige Personenkennzeichen dabei ersetzt wird durch eins, das sektorspezifisch ist. Es ist nur anders gekommen. Die EU hat tatsächlich auch eine ganze Menge an kritischen Fragen, wo alle Länder ein bisschen drauf gewartet haben, dass da Antworten drauf gegeben werden, zurück an die Länder gegeben und hat gesagt, die sollen das selber regeln. Unter anderem das, was in der Zivilgesellschaft immer wieder gesagt wird, nämlich dass eine große Gefahr für den Diebstahl solcher Daten, verifizierten Daten entsteht. Wir bleiben dran an dem Thema. Das ist hier mehr oder weniger eine Formalie, damit die Gremien weiterarbeiten können. Okay, danke. Markus, dein Thema. Ja, das geht um die Anhörung im Digitalausschuss des Deutschen Bundestags rund um Web3 und das Metaverse. Und ich schaue nicht regelmäßig Bundestagsfernsehen, aber diesen Ausschuss sollte man sich anschauen. Es sind 2 Stunden, lohnt sich nachzulesen, auch bei Anke Domscheit-Berg wird erklärt, was das Web 3.0 ist. Und sie hatten, glaube ich, 9 Sachverständige eingeladen dort und darunter auch Tante und Malte Engeler, den Richter. Und die haben einige Mythen debunkt und es ist sehr, sehr interessant, das anzuhören, dass 7 der eingeladenen Sachverständigen eben gesagt haben, macht nichts mit dem Web 3 und macht nichts mit dem Metaverse. Das Geld kann man anders besser anlegen. Also wirklich eine ganz, ganz gute Sache. Ich sage nur, die Durchsetzung von Menschenrechten, Minderheitenrechten und Verbraucherschutz sind in diesen Technologien unheimlich schwer, eigentlich unmöglich, quasi irreversibel. Das ist aus dem Blogpost von Podcast von Anke Domscheit-Berg zu dem Treffen zitiert. Also ein richtig guter Tipp, das anzuschauen. Ja, und du darfst gleich weitermachen mit deinem nächsten Thema. Ja, super. Ja, und Microsoft hat Gegenwind wieder mal bekommen. Also das weiß ja mittlerweile, glaube ich, jedes Kind, dass Microsoft ein bisschen Probleme hat in der Rechtfertigung, was Microsoft 365, die Online-Office-Lösung angeht, zwecks bezüglich des Datenschutzes. Jetzt hat die Datenschutzkonferenz, DSK, also die Konferenz der Datenschützer, der Datenschutzbeauftragten, gesagt, dass man es eigentlich nicht datenschutzkonform einsetzen kann. Und das wiederum hat sowohl Microsoft auf die Palme gebracht, wenn ich es mal vorsichtig sage. Es gibt, die Links sind alle auf unserer Webseite. Es gibt zahlreiche Bedenken. Microsoft selbst sagt natürlich, das stimmt überhaupt nicht. Und es geht so weit, dass die mit starkem Lobbyismus auch ziemlich viele Artikel in Fachzeitschriften losgetreten haben, unter anderem bei Heise und in der FAZ, da lehnen sich einige Leute, eine Richterin aus Regensburg, sehr weit aus dem Fenster. Die spricht da zum Beispiel der Datenschutzkonferenz, die das Recht ab, vor einem Produkt zu warnen. Und das ist doch alles sehr interessant. Also es ist ähnlich wie 1998. Die Eltern werden sich erinnern, damals kamen die Halloween Papers von Microsoft raus und da hat Microsoft Linux als eine Gefahr bezeichnet. Später hat Steve Ballmer es als Krebsgeschwür genannt. Und die Reaktion von Microsoft zeigt, wie dünnhäutig die da jetzt gerade sind. Also da gibt es zahlreiche Links und wirklich sehr spannend zum Nachlesen. Das Problem kann ja Microsoft auch nicht lösen, weil es ein rechtliches Problem ist. In den USA gelten andere Rechte bezüglich des Datenschutzes oder Gesetze. Und in Europa sind da eben die Grundrechte, ich würde aus meiner Sicht sagen, deutlich weiter und der Schutz des Datenschutzes und der Schutz unserer Grundrechte deutlich weiter ausgeprägt. Also kein Wunder, dass amerikanische Firmen da etwas dünnhäutig reagieren. Ja, also ein großes Thema, sehr, sehr spannend und noch keinesfalls gelöst. Okay, vielen Dank. Und jetzt kommt Peter mit einem seiner, ich glaube, das hast du abonniert bei uns, oder, das Thema? Ja, ich habe ein paar Themen irgendwie gewonnen. Also die BAföG-Anträge haben wir schon mehrfach hier diskutiert, ist auch im Lage der Nation Podcast und so mal diskutiert worden. Was jetzt das Interessante ist, ist das, wir können zwar seit über einem Jahr die Anträge digital stellen, auch mit der Bund-ID und ganz toll und alles wunderbar, nur leider das Problem ist das Zeug fällt am Schluss bei den Studentenhilfswerken oder Studierendenwerken heißt es, glaube ich, fällt das in Papier raus und die müssen das ausdrucken und das ist, also der Prozess, der endet am Portal der Studentenwerke und der Ingo wird das nachher nochmal schöner aufgreifen und wir werden uns dann nochmal ein bisschen heiß reden dazu. Ja, vielen Dank und ich habe auch was Cooles entdeckt, quasi schon Historisches und zwar dem einen oder anderen habe ich ja schon mal davon erzählt, dass ich so einen alten Newsletter mal bekommen habe von media.com aus den 2000ern, Anfang der 2000er. Und das Ganze hat jetzt die Kommune 21 aufgegriffen. Und zwar hat hier der Helmut Merschmann einen längeren Artikel geschrieben und hat hier mal die Geschichte der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland aufgeschrieben. Den Link findet ihr in den Shownotes. Also der ist wirklich lesenswert, dieser Artikel. Da geht's los bei media.com, Bund Online und so weiter bis hin zum OZG. Und wer aufmerksam liest, wird nicht wissen, in welchem Jahrzehnt er sich gerade befindet, weil man hat das Gefühl, alles kommt immer wieder. Ja, nächstes Thema geht wieder an Peter. Ja, ich komme auch immer wieder mit dem IGAV Campus. Diesmal den Hinweis auf die Ringvorlesung, also auf offene Angebote. Und da gibt es am 13.01. wieder ein schönes Thema, nämlich digitale Barrierefreiheit. Die Hessische Landesbeauftragte für barrierefreie IT und so weiter und so fort hält einen Vortrag eben zum Thema Barrierefreiheit. Unabhängig davon gibt es einen eigenen Kurs im IGAV Campus. Und diese Ringvorlesungen sind halt immer ganz schön, weil die so Themen mal ein bisschen anreißen, aber dann tiefer muss man natürlich irgendeinen Kurs besuchen oder sowas. Aber 1,5 Stunden wäre da mal Programm geboten. Ja. Es macht direkt weiter der Ingo. Ja, ich übernehme mal kurz mit der Nachricht, dass die Abteilungsleiterrunde im IT-Planungsrat die Grundvoraussetzung dafür, dass man eine EFA-Leistung anbieten darf, spezifiziert hat. Wenig überraschend wird darin gesagt, dass man sich an FitConnect anschließen soll, dass man sich auch an die neue Payment API anschließen soll. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass es einen weiteren Marktplatz geben wird. Was mich noch viel mehr überrascht hat, und zwar positiv in dem Falle, ist, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man in der Zukunft Security stützt. Und da ist ja eine international akzeptierte und auch mittlerweile durchgesetzte Form, dass es also eine Information auf jeder Webseite gibt an einem wohlbekannten Ort, wie man den Betreiber dieser Webseite darüber informieren kann, falls es da Probleme gibt. Und das ist hier also im doppelten Sinne sehr positiv, finde ich, weil erstens ist es eine Maßnahme, die zu jedem Betrieb eines solchen Systems, einer Webseite gehört. Und zum anderen basiert es auf einem internationalen Standard und kann im Grunde genommen auch automatisiert ausgewertet werden. Das sind positive Signale. Die nächste News ist auch nur ein Hinweis darauf, vielleicht das Thema zu verfolgen. Wir haben ja im nächsten Jahr mit der Registermodernisierung zu tun und hier im Speziellen der Abfrage von Nachweisen, das sogenannte NOOTS-System, also das nationale System dafür, alle Register miteinander zu verknüpfen und solche Nachweise einholen zu können, ist jetzt in beschriebener Form in der Version 0.9 veröffentlicht worden. Das vielleicht ein bisschen greifbarere Schlagwort hier in dem Falle ist X-Nachweis. Wer sich das anschauen möchte, da gibt es zwei PDFs. Die Links sind in den Shownotes. So, und jetzt kommt zum Jahresende, muss so sein, eine gute Nachricht. Genau, die kommt von Peter. Ich wollte nur was Lustiges erzählen, nämlich, dass in diesem sozialen Netzwerk, dessen Namen man nicht mehr so nennt, ein Bild kursiert ist von einem Strafzettel. Und das ist ganz nett, nämlich die Gemeinde Durmersheim, die kommt aus ist in Baden-Württemberg. Die haben statt Strafzetteln einen Zettel verteilt, da steht drauf, fröhliche Weihnachten, Glück gehabt, Sie haben Ihr Fahrzeug nicht entsprechend den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung abgestellt. Heute sehen wir von einem Verwarngeld ab. Ihr Ordnungsamt wünscht frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Sowas will man doch gerne haben und das ist ja quasi fast schon die OCG-Leistung des Monats, aber nein, wir leiten über zur OCG-Leistung des Monats. Was ich mich gefragt habe, haben das nur die bekommen, die falsch geparkt haben? Ja, also offensichtlich ist das wirklich an die verteilt worden, die sonst normalerweise ein Verwarngeld bekommen hätten. Das kostet auch sonst so viel Papier, wenn man das an jeden Scheibenwischer klebt. Ja, aber ihr versteht. Gut. Man sollte das dauerhaft machen. Ja. Okay. Sie parken richtig, vielen Dank. Ja, dann leiten wir direkt weiter, wie Peter schon gesagt hat, zur OZG-Leistung des Monats. Und die OZG-Leistung des Monats beginne ich heute mal mit, wo kann ich denn OZG-Leistungen herbekommen? Und zwar ist der Marktplatz der GAF Digital, Ingo hat es vorhin schon erwähnt, in dem kurzen Abriss zur Abteilungsleiterrunde. Der Marktplatz der GAF Digital ist jetzt online und live und da sind aktuell 22 Pilotleistungen drin von der Hansestadt Hamburg. Ich bin zu viel in München unterwegs, da sage ich mal Landeshauptstadt. Die Hansestadt Hamburg hat hier 22 verschiedene Leistungen drin und zukünftig werden hier noch mehr, sobald der Pilot abgeschlossen ist, können hier auch alle anderen ihre Leistungen anbieten und man kann diese Leistungen direkt über den Marktplatz buchen. Also als Kommune kann man hier direkt einkaufen gehen. Die Links wie immer dazu in den Shownotes. Und weil wir ja zum Thema Store ja auch immer wieder mal in den Fitstore reinschauen, der aktuelle Stand der Leistungen im Fitstore liegt bei 26. Und damit gebe ich weiter an den Olli. Ja, und der Olli hat jetzt kurz die Verwaltungsbrille sozusagen auf und rätselt jetzt, ob eigentlich die Landeshauptstadt Hamburg tatsächlich Hauptstadt des Landes Hamburg ist. In Bremen ist das ja so. Die Stadt Bremen ist auch die Landeshauptstadt des Landes Bremen. Aber Bremen hat ja auch noch eine Stadt mehr. So, aber das blätter ich mal nach und liefere das im nächsten Monat. Ich bleibe aber in Hamburg, nämlich bei der elektronischen Wohnsitzanmeldung, die tatsächlich eine ganz faszinierende OZG-Leistung ist. Hamburg hat als erste Kommune, jetzt muss man tatsächlich sagen als erste Stadt, weil es eine städtische Leistung ist, eingeführt, dass man sich digital ummelden kann, und zwar inklusive der digitalen Umschreibung des Personalausweises. Man kann also in diesem Dienst sich mit seiner neuen Adresse registrieren. Dann bekommt man an die neue Adresse tatsächlich einen PIN-Code zugesendet in Post, also auf Papier. Das geht ja auch nicht anders, um die Adresse, die Echtheit zu überprüfen. Und wenn man den dann eingibt, dann kann man anschließend über sein Lesegerät die neue Adresse in den Personalausweis schreiben. Das ist sehr faszinierend. Und man bekommt dann als letztes noch einen Aufkleber, wieder per Post, den man auch auf den Ausweis draufkleben kann, um die Adresse zu ändern. Das läuft jetzt in der Pilotierung in Hamburg und könnte technisch relativ schnell in Norddeutschland übernommen werden. Und wie das in den anderen Bundesländern ist, werden wir dann sicherlich nach der Pilotphase, also in ein paar Monaten, hören. Und ich bin gespannt. Umziehen ist jetzt nicht täglicher Job von uns allen, aber kommt ja doch ab und zu mal vor. So. Ja, und da macht es auch die Masse. Also täglich ziehen ja mehrere hunderttausend Menschen in Deutschland um. Genau, ja. Genau. Ja, also das zur Wohnsitzanmeldung. Ja, vielen Dank fürs Mitbringen. Und ich habe noch eine OZG-Leistung des Monats. Und zwar ist die überschrieben mit Eheglück in Hessen. Und zwar können in Bad Homburg kann man sich zur Eheschließung anmelden und auch das Ehefähigkeitszeugnis online beantragen. Und in Wiesbaden kann man sich hier auch online die Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunde ausstellen lassen und auch nachbeurkunden lassen, dass man eine Ehe im Ausland geschlossen hat. Gerade bei der Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunde, das reißt mir jetzt nicht so wirklich vom Hocker, weil das gibt es nicht nur in Bayern, schon seit einigen Jahren. Gut, machen wir weiter. Heute mal mit einer ausnahmsweise Rubrik, und zwar der Presseschau. Ich muss zugeben, ich habe die Presseschau jetzt eingeführt, weil ich im letzten Monat dreimal in der Presse vertreten war, und deswegen möchte ich das hier einfach auch nochmal ganz kurz erwähnen und die Links entsprechend in den Shownotes verewigen. Ich war einmal im Deutschlandfunk zu einer sehr interessanten Sendung, da wurde ich interviewt. Digitale Verwaltung, Deutschland bleibt offline. Also kann ich tatsächlich empfehlen, kleine Anekdote am Rande, meine Eltern haben das gehört und jetzt wissen die endlich, was ich beruflich mache, haben sie mir gesagt. Dann wurde ich auch interviewt von netzpolitik.org zum Thema Reform des Online-Zugangsgesetzes. Entscheidende Standards fehlen noch immer. Wer den Podcast hier regelmäßig hört, wird nicht überrascht sein über die Dinge, die ich da erzählt habe. Und dann gab es noch im Tagesspiegel Background einen Artikel, an dem ich mitgearbeitet habe, und der heißt, das Einer-für-alle-Prinzip ist gescheitert. Ich möchte jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ihr könnt das Ganze nachlesen in den Shownotes und ich gehe jetzt direkt weiter zu den Podcast-Empfehlungen des Monats. Und die Podcast-Empfehlungen des Monats umfassen heute keine deutschen Podcasts. Ich habe hier einen sehr interessanten Artikel gefunden bei Apolitical. Da werden 10 Podcasts for Public Servants vorgestellt. Ich empfehle hier mal den einen oder anderen reinzuhören, weil wenn man sich das anhört, nicht nur wir in Deutschland haben hier Herausforderungen bei der Digitalisierung der Verwaltung, auch andere Länder international haben ähnliche oder sogar die gleichen Herausforderungen und Probleme. Ja, das war's jetzt schon mit den Podcast-Empfehlungen und ich übergebe an Ingo, der heute ein Thema mitgebracht hat. Ja, Peter hat es euch vorhin schon angekündigt. Wir hatten sehr positiv in einer der früheren Folgen darüber gesprochen, wie das mit den BAföG-Anträgen so funktioniert. Da war eine hohe Online-Quote dabei, das hat uns begeistert. Stellt sich heraus, dass diese hohe Online-Quote hinter den verschlossenen Türen zu sehr obskuren Situationen führt. Zum einen ist das Druckerpapier, wo alle. Zum anderen müssen neue Leute eingestellt werden, um neues Druckerpapier zu kaufen und auch auszudrucken. Man hat sich also hier offensichtlich um die Ende-zu-Ende-Digitalisierung, wie wir es immer gerne nennen, nicht wirklich vollständig gekümmert und war dann offensichtlich etwas überrascht, wie erfolgreich diese Online-Vorgänge sind. Der Artikel, der hier auch mit verlinkt ist, spricht ein Thema an, das ich ganz gerne mit euch ein bisschen kontroverser diskutieren wollen würde. Und zwar gibt es ein Zitat daraus, in dem im übertragenen Sinne, oder ich kann es auch im Original vorlesen, gesagt wird, es fehlt an einer Plattform, um verschlüsselt mit Studierenden kommunizieren zu können. Beklagt jemand aus dem Studentenwerk, eingehende E-Mails müssen aus Datenschutzgründen stets per Briefpost beantwortet werden. Das heißt, wir haben hier einen sehr erfolgreichen Online-Vorgang, der am anderen Ende leider dazu führt, dass immer der Medienbruch gemacht werden muss. Und ich würde gerne eure Meinung dazu wissen, ob ihr glaubt, dass die Servicekonten, vielleicht gibt es auch jemanden von euch, der die E-Mail noch kennt, die E-Mail als Alternative sieht. Also die These ist, wir bräuchten eine sehr einfache und verschlüsselte, sichere Kommunikation hin zu unseren Bürgern. In dem Falle sind es Studenten, aber eigentlich geht es ja im Grunde genommen um alle, die Online-Vorgänge machen. Ist es so, dass die Verwaltung, der Bund, die Länder, die Kommunen, wer auch immer, es selber aufbauen soll oder müssten wir nicht eventuell auf die Bürger zugehen und deren Kommunikationsmittel verwenden? Ich frage Peter einfach mal direkt. Ja, also ich glaube, ich bin erst einmal total schockiert, weil das Argument für die Bund-ID in dem Verfahren war ja das, dass wenn man sich ein Konto bei der Bund-ID anlegt, dass man dann genau die Interaktion mit der Behörde hat und dass jetzt die Behördenseite ihrerseits nicht antworten kann oder in die Kommunikation nicht eintreten kann, ist ja total verrückt. Weil man hat also das den Bürgerinnen und Bürgern oder den Studierenden in dem Fall, hat man das ganz schmackhaft gemacht und auf der anderen Seite fehlt das Ganze. Das macht mich total verrückt. Das kommt aber offensichtlich häufiger vor. Und also zum Beispiel, wenn man beim Finanzamt über Elster irgendwelche Anträge stellt, dann kriegt man auch die Antworten im Brief oder so, obwohl man im Elster ein Konto hat. Also genauso verrückt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist oft nicht mehr weitergedacht. Wie du sagst, die Ende-zu-Ende-Prozesse funktionieren halt schlicht und einfach nicht. Und das macht mich wahnsinnig, weil es wird anders verkauft, es wird anders angepriesen. Und jetzt da zu sagen, das geht aber nicht, das ist verrückt. Und ich meine, wir haben die Mittel, wir haben die Portale, wir haben die Konten, also über das kann man ohne weiteres kommunizieren. Und alle anderen Versuche ohne diesem ganzen Portalzeug sind ja alle schon gescheitert. Also die E-Mail und Co. war ja eben ein Flop. Und die Portale sind jetzt die große Hoffnung. Und wenn wir es jetzt über den Weg auch nicht hinbringen, dann bin ich total entsetzt. Ja, im Chat gibt es auch die Rückmeldung, also eigentlich die Frage, ob die Bund-ID eigentlich einen solchen Rückkanal hat. Hat nicht jedes dieser Benutzerkonten auch ein solches Postfach? Ja, die Bund-ID hat ein Postfach, die kann man auch befüllen, allerdings nur von der Behördenseite her. Und die Entwicklung, dass man hier auch als Bürgerin oder Bürger Nachrichten an die Verwaltung schicken kann, das ist gerade eine Entwicklung. Da muss man okay, aber auch also schon, die Briefe, die die Behörde zurückgeschickt hat an die Leute, hätten verhindert werden können. Vielleicht sind es, aber Bürger müssten ja auch dieses Konto einsehen. Genau, die kriegen eine Nachricht, wenn was eingegangen ist. Also da gibt es eine E-Mail, da steht drin, sie haben eine Nachricht bekommen, Bitte gucken Sie nach. Da steht nicht drin, was für eine Nachricht von wem, sondern einfach nur eine Info. Das ist auch, das ist so ein Klassiker in der Verwaltungsdigitalisierung quasi, dass man erstmal annimmt, auch wenn du einen Antrag digital stellst, dass du die Antwort, also den Brief sozusagen, immer als Postbrief bekommen möchtest, als Bürger. Es sei denn, dass du irgendwo mal explizit beim Antrag angeklickt hast, nee, ihr könnt mir die Antwort auch digital schicken. Das kennt ihr auch, wenn ihr die Elster-Steuererklärung macht, ist das auch so. Da könnt ihr sagen, ja, Antwort per Elster zurück, ist okay. Und wenn ihr das nicht anklickt, dann kriegt ihr einen Steuerbescheid. So, und das müsste man also in all diesen Antragssystemen überall nochmal nachbauen, dass man überall so einen Haken reinsetzt. Oder man muss irgendwann mal pauschal hergehen und sagen, nee, ab jetzt ist der Rückweg auch immer technisch genauso wie der Hinweg. Und das ist die, das ist das im Moment die Diskussion, die überall läuft in den bei den Verwaltungsjuristen, wie man das machen will. Das, das andere mit dem Hinkanal quasi, Bürger schickt dann ja letzten Endes gesicherte E-Mail an Behörde, da muss ich ehrlich sagen, so als wenn ich mir vorstelle, ich sitze in so einem Wohnungsamt und jemand schickt mir einen Wohngeldantrag und ab zwei Tage danach fängt er dann an, mir jeden Tag eine Nachricht zu schicken, wie weit sind sie denn, wie weit sind sie denn? Ob das wirklich ein guter Weg ist, halte ich für fraglich. So. Aber können wir ja noch einen Moment diskutieren. Ist das nicht über die Reifegrade definiert eigentlich? Die Reifegrade, die Reifegrade sehen keine ungesteuerte Kommunikation vor. Also kein, kein Chat quasi mit dem Sachbearbeiter. Ja, okay. Also ich kenne die Lösung in Bayern und da ist es so, dass auf die Anfrage der Bürgerinnen und Bürger auch auf eine unspezifische Anfrage, also über allgemeines Kontaktformular, jederzeit geantwortet werden kann. Ob es aber dann quasi ständig hin und her geht, das habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Aber zumindest, es kann ohne weiteres auf einen Vorgang geantwortet werden und es kann dann von Bürgerinnen und Bürgern zumindest wieder ein neuer Kommunikationsthread quasi gestartet werden. Also so weit geht's auf jeden Fall und natürlich, das ist doch der Sinn der Kunden, da, dass ich über die auch kommuniziere, weil das ist ja genau die, also die, die Voraussetzungen sind ja eine sichere, verschlüsselte mit Hin- und Rückkanal und Schriftform ersetzen. Das sind die Anforderungen, die sich bei uns, also zumindest in Bayern, aus dem Digitalgesetz ergeben. Also von dem her, dafür haben wir die Portale. Ja, was ich ganz interessant fände, wäre, dass regelmäßig Status-Updates in diese Konten geschickt werden. Das ist genau, dazu. Da würde man nämlich auch verhindern, dass ständig gefragt wird, wie steht's denn, ne? Genau, immer wenn sich der Status ändert oder sich was bewegt hat, müsste da eine Info rein. Also jetzt sind wir bei 50%, das liegt gerade beim Sachbearbeiter in dem und dem Amt. Bitte sehen Sie von Nachfragen ab. Das, und genau dann würdest du auch, also so eine Lösung, wenn du auch zum Beispiel sagen würdest, eine Sachbearbeitung stellt fest, hier fehlt noch was und gibt dann den Input in das Postfach des Bürgers und sagt, du, hier ist ein Link und mir fehlt noch deine, keine Ahnung, Gehaltsabrechnung und wenn du diesen Link klickst, dann kriegst du ein hier Hochladenfenster und da lädst du es dann rein und dann landet es auch kontrolliert wieder bei mir. Das wäre super, aber das, dafür brauchst du halt wirklich einen technisch durchdachten Rückkanal und nicht irgendwas, was eigentlich so tut, als ob es E-Mail ist. Naja, beim Postfach in der ID Bund geht es. Das ist ja auch das gleiche wie die Bayern-ID. Und da kann ich durchaus als Sachbearbeiter sogar aus Fachverfahren heraus direkt dieses Postfach ansprechen. Und dann könnte ich zum Beispiel so einen Link mitschicken, wo ich reinschreibe, bitte hier dann noch die fehlenden Dokumente hochladen. Genau, also den Link generieren wäre nicht so schwierig. Spannend wäre dann die Frage, der Link muss ja wieder das richtige Fachverfahren aufrufen, quasi im Rückweg, im Upload, und muss ja dann dieses nachgeladene Dokument auch wieder an der richtigen Stelle ablegen. Das darf ja dann nicht beim Sachbearbeiter im Postfach landen und der tut es dann per Hand da rein. Das wäre ja blöd. Und diesen Weg, diesen zweiten Hinweg, den gibt's ja noch nicht. Also habe ich noch nirgendwo gesehen. Also in der Bund-ID und in der bayerischen Lösung gibt es eine sogenannte Vorgangsnummer und über die Vorgangsnummer wird das Ganze entsprechend zugeordnet. Also das weiß ich sicher. Bereits bei der ersten sozusagen Absendung eines Vorgangs an die Verwaltung kommt die Vorgangsnummer mit und über diese Vorgangsnummer wird die ganze Korrespondenz quasi zusammengeführt und das, also nach meinem Verständnis funktioniert das völlig problemlos. Ja, und das sollte auch überhaupt kein Problem sein, weil das könnte so einen Link und so einen Zugang zu dem Vorgang könnte tatsächlich jedes Fachverfahren bieten. Also das, da müsste man keine zentrale Lösung machen, sondern das könnte jedes spezifische Fachverfahren bieten. Dann kann das auch im Fachverfahren direkt dem Vorgang zugeordnet werden. Haben wir hier vielleicht auch ein rechtliches Problem vor der Nase? Also ich sag mal, die Technik würde das hergeben. Aber könnte es sein, dass es rechtlich gerade nicht möglich ist, weil irgendwelche Fristabläufe nicht loslaufen, wenn ich das nicht schriftlich schicke? Also wir haben rechtlich zwei Aspekte. Das eine ist, dass die Zugangseröffnung erfolgen muss. Das heißt, es muss eindeutig von der Bürgerinnen und Bürger, die den Antrag stellen oder die Kommunikation aufnehmen, auch explizit, so wie es der Eli eben gesagt hat vorher, bestätigt werden, dass man die Rückantwort will. Und dieses Bestätigen, das muss nicht bloß vorausgefüllt sein, quasi wenn du digital Antrag stellst, dann kriegst du quasi automatisch digitale Antwort, sondern das muss eine informierte Einwilligung sein. Das heißt, ich muss mir über die Rechtsfolgen im Klaren sein. Das heißt, bevor jemand diesen Haken aktiv selbst macht, muss er wissen, was die Folgen des ganzen Handelns sind. Und wenn das geregelt ist, dann ist es aus meiner Sicht rechtlich überhaupt kein Problem, weil die ganze Kommunikation ist ja sowieso, also ich meine, es gibt vielleicht Schriftformerfordernis oder sowas für den eigentlichen Antrag, aber für die folgende Kommunikation gibt es ja kein Schriftformerfordernis oder sowas. Entsteht daraus auch ein Anspruch für den Bürger? Also der Anspruch, eben diese eine Kommunikationsform, was weiß ich hatte sowas Ähnliches mal bei einem Vertreter von der öffentlichen Behörde mit Signal, der eben Angst davor hatte, dass er dadurch auf Signal erreichbar sein müsse, wenn er jetzt die Kommunikation über einen Vorgang mit einem Bürger über Signal gemacht hat, nach Einwilligung vom Bürger, dann dachte er, er müsse jetzt dann dort auch als Vertreter der Stadt über Signal erreichbar sein. Kann sowas passieren oder ist es nur auf diesen einen Vorgang begrenzt? Also das Bayerische Digitalgesetz sieht vor, dass es eine informierte Einwilligung sein muss und dass sie erst einmal vorgangsbezogen ist. Es ist aber per Gesetz geregelt, dass man in seinem Portaleintrag auch eine dauerhafte Zustimmung quasi erteilen kann. Allerdings ist das, soweit ich weiß, technisch im Moment nicht umgesetzt. Also das ist jetzt Gesetzesstand vom Sommer und der ist, glaube ich, in der Form noch nicht umgesetzt, aber das Gesetz gibt die Möglichkeit, auch dauerhaft eine Zustimmung zu erteilen. Aber wie gesagt, das ist halt ein Ländergesetz. Habe ich dich richtig verstanden? Du denkst da an das E-Government, wenn ich etwas per E-Mail buchen kann, dann muss ich das auch per E-Mail wieder abbestellen können? Nein, also es ist so, ich stelle digital einen Antrag, die Behörde ist auf jeden Fall verpflichtet, das digital entgegenzunehmen. Also das, also wie gesagt, Landesrecht natürlich. Und die Bürgerinnen oder Bürger entscheidet nach eigenem, sozusagen nach eigenem Wunsch über diese Zugangseröffnung. Und wenn die Zugangseröffnung erteilt ist, das ist das, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, dann gibt es die Möglichkeit auch zu antworten. Und die Zugangseröffnung kann also oder wird im Normalfall für den Einzelfall erteilt, kann aber, und so ist ausdrücklich im Gesetz bei uns geregelt, kann aber auch grundsätzlich erteilt werden. So ist die Aufteilung. Also das heißt, es ist eine gegenseitige Zugangseröffnung und die Behörde ist aber insofern nicht frei, weil es also bei uns zumindest auch einen Anspruch auf digitales Verwaltungsverfahren gibt. Das ist aber in ganz wenigen Bundesländern so, dass es tatsächlich ein Recht auf digitales Verwaltungsverfahren gibt. Dieses subjektive, einklagbare Recht gibt es, glaube ich, nur in zwei Bundesländern. Ja, ich denke, den vorliegenden Fall kann man sehr schön heranziehen, wenn man wissen will, was im FitConnect zum Beispiel noch zu tun ist. Da haben wir aktuell ja die Situation, dass wir als Rückkanal irgendwelche Papier-E-Mail, verschlüsselte E-Mail, das kann man auswählen, aber eben nicht auf demselben Weg wieder zurück. Im letzten Workshop hieß es, daran wird gearbeitet. In dem Moment habe ich aber auch an dich gedacht, Thorsten, weil im Grunde genommen verstehe ich nicht genau, warum wir diese Datendrehscheibe, und das haben wir jetzt auch gehört, das wird ja gefordert für EFA-Vorgänge, warum wir die haben, aber nicht alles drüber gedreht wird. Ne? Also auch ein Servicekonto müsste darüber kommunizieren müssen, technisch kommunizieren müssen. Ja, ich denke, rein technisch ist das kein Problem, dass das Servicekonto auch über FitConnect funktioniert, aber das Servicekonto gibt es schon eine Weile und FitConnect ist erst im Nachhinein gekommen und FitConnect hat halt nur einen Kanal, hat nur den Hinkanal, es gibt keinen Rückkanal aktuell und ich denke, wenn das einmal existiert, der Hin- und Rückkanal, dann wird mit Sicherheit auch die Forderung kommen vom von der Projektleitung oder vom Produktmanagement, vom Nutzerkontobund, dass das auch über FitConnect läuft. Ich gebe dir recht, wenn du darüber sprichst, dass der Bürger einen Vorgang eröffnet hat und man anhand dieses Vorgangs, dieser Vorgangsnummer miteinander kommuniziert. Aber dass die Verwaltung proaktiv sich bei Bürgern melden kann, werden wir auf diesem Weg nicht kriegen können, oder? Nee, das kriegst du nicht hin, weil dann müsste das Nutzerkonto verpflichtend sein für jeden. Das heißt, eine Verwaltung kann sich proaktiv bei einem Bürger oder einer Bürgerin melden, wenn sie schon mal eine Kommunikation über das Nutzerkonto hatten. Das heißt, dieses Nutzerkonto muss erstmal bekannt sein. Das ist bei einer Postadresse was ganz was anderes. Die hat sowieso jeder. Jeder hat eine ladungsfähige Adresse. Okay, fast jeder. Und da hat es die Verwaltung einfach viel einfacher. Und das sind auch ist auch das Recht auch so gelagert, dass man da einfach einen Brief hinschreiben kann als Verwaltung. Vorsicht. Für die Bürgerinnen und Bürger haben wir dieses Thema Zugangseröffnung sehr, sage ich mal, eng geregelt. Und da muss wirklich also diese dann allgemeine Einwilligung für alle Verwaltungsvorgänge gegeben werden, die nach meiner Kenntnis in keinem Bundesland bisher und auch im Bund ID nicht umgesetzt ist, aber konzeptionell angedacht ist. Wo wir aber so eine Lösung haben, ist bei den Unternehmenskonten. Da ist es, also bei den Unternehmenskonten ist es bei Design eingebaut und es ist auch gesetzlich geregelt, also zumindest wieder Landesrecht bei uns, dass Unternehmen auch proaktiv quasi von der Verwaltung aus angeschrieben werden können. Da ist aber so, dass ich davon ausgehen kann, dass ein Unternehmen halt auch die Verantwortung hat, dass sie ihr Konto regelmäßig überprüft und für die gesicherte Bearbeitung eines Eingangs auch, sage ich mal, die Verantwortung übernehmen kann. Das verlange ich aber von den Bürgerinnen und Bürgern typischerweise nicht. Und das ist halt immer dieses Thema der Zugangseröffnung. Aber für Unternehmenskonten ist eben, wie gesagt, anders geregelt bereits. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter, oder? Okay, wenn wir damit erschöpfend sind, ich habe jetzt gleich noch einen Link aus dem Chat mit aufgenommen, der wird auch in den Shownotes abgebildet, da geht es ums Verwaltungsverfahrensgesetz und ich gebe jetzt weiter an den Markus, der möchte uns was zu Mastodon und Fediverse erzählen. Ja, ihr habt es ja sicher alle mitbekommen, das war ja ein großes Thema in den letzten Wochen, auch und gerade dank Elon Musk, der macht ein soziales Netzwerk groß, es ist halt nur leider nicht seines, also aus seiner Sicht leider, für uns alle ist es gut und meine These ist, dass die Städte, Kommunen und die öffentliche Hand da ganz stark auch helfen sollte und unterstützen sollte. Ich habe eine lange Linkliste zur Verfügung gestellt, die Ihnen ein bisschen den Überblick gibt über das, was passiert ist in den letzten Monaten und wir haben mittlerweile innerhalb kürzester Zeit 9 Millionen Benutzer auf Mastodon, auch da ein Link dazu, jetzt sind es gerade 8.920.000 und das wächst sehr, sehr schnell, weil ein großer Exodus von Twitter stattfindet jetzt gerade. Mastodon, das Fediverse ist dezentral, betrieben von Freiwilligen. Das ist sowas wie eine gewisse digitale Allmende, was die sozialen Netzwerke angeht. Es gibt noch keine wirklich großen Geschäftsmodelle dort und deswegen brauchen die auch Hilfe. Das sind also viele, viele verschiedene Server, große und kleine Server und ihr könnt euch vorstellen, dass das sehr, sehr viel Arbeit macht und der größte Kostenpunkt sind natürlich Hardware und Festplattenplatz, um die ganzen Daten dort zu speichern, die eben vorher bei Elon Musk, bei Twitter eben gespeichert waren und von werbefinanziert halt dort abgelegt und ausgewertet wurden. Und es gibt einen schönen Post auf Mastodon, der das ganze Problem ganz gut beschreibt. Wir haben jetzt gerade die Situation, dass sehr, sehr viele neue Leute zu Mastodon kommen. Und die beschreiben das als The Eternal September. Vielleicht kennen das die Älteren noch. Das war 1993 ein böser Begriff für die ganzen Newbies, die dank AOL ins Internet kamen. AOL hat 1993 das Usenet geflooded mit Benutzern, mit Millionen von Benutzern, und auf einmal war alles anders. Und daher kommt der Begriff Eternal September. Es sind Millionen, die da jetzt gerade ankommen. Und die Probleme werden größer werden, je mehr kommen. Wir haben 120.000, 130.000 pro Woche neue Benutzer und es werden immer mehr. Und jetzt gestern erst ist ja Twitter auch ausgefallen, da komme ich auch gleich dazu. Also meine These ist, Kommunen, Länder, der Bund sollten Mastodon-Instanzen betreiben und sponsoren. Das kam auch kurz am Rande vor in dem Digitalausschuss des Deutschen Bundestages, diese Forderung. Also lieber Mastodon und dezentrale soziale Netzwerke fördern, als jetzt Blockchain oder Web3-Technologien oder proprietäre Technologien wie das Metaverse. Und man sieht, was, also Twitter ist ausgefallen gestern. Die haben heute weltweit, glaube ich, gestern und heute 6 oder 7 Stunden Ausfall gehabt. Das zieht auch die Firma Tesla und Elon Musk mit runter. Tesla hat 63% an Marktwert verloren in 2022. Ist die Frage, ob das Vertrauen wiederhergestellt werden kann, steht im Raum. Was ist mit SpaceX, wo wir alle mittlerweile abhängen, was die Raumfahrt angeht davon, oder Neuralink, das die andere Firma von Elon Musk ist, die eben Brain-Computer-Interfaces macht, also Gehirn- und Computerverschaltung miteinander macht. Und die Frage ist, ob dieses Vertrauen je wiederhergestellt werden kann. Und gleichzeitig brauchen wir aber sowas wie ein soziales Netzwerk. Und ich glaube, dass Mastodon da der richtige Weg ist. Der richtige Weg, weil es gibt, ist es nämlich nicht neu, das gibt es schon relativ lang. Das Protokoll unten drunter ist Open Source, Open Standard, heißt ActivityPub. Und das ActivityPub ist ein Protokoll, das das ganze Fediverse antreibt. Das Fediverse ist viel, viel mehr als nur das Mastodon, also viel, viel mehr als nur ein soziales Netzwerk. Ich habe auch die Links hier, es gibt sehr, sehr gute Wikipedia-Einträge und da sieht man dann auf der englischen Wikipedia auch den Baum des Fediverses. Da gibt es also ersatzfreien und dezentralen Ersatz für YouTube, für Instagram, für alles eigentlich. Und auf der ersten ActivityPub-Konferenz 2019 haben wir einige sehr, sehr gute Vorträge gesehen, die haben wir mitveranstaltet. Und da sieht man Vorträge, die Grundlagen halt erzählen. Das Ganze ist damals entstanden, um ein gewisses, sagen wir mal, harmonischeres Miteinander zu gestalten durch den Aufbau des sozialen Netzwerks, als es jetzt bei Twitter oder anderen möglich ist, und auch mit dem Ziel, Hate Speech und sowas weniger umgreifend oder weniger übergriffig zu machen. Und es gibt sogar von Marco Wickling einen Känguru-Comic dazu, das in der Zeit veröffentlicht wurde und wo er eben erklärt, dass Mastodon ist wie Twitter, nur dezentral und ohne den komischen Vogel. Oder der andere Satz ist, das ist wie wenn du zu lange in Berlin warst und dann fährst du in den Urlaub und denkst, krass abgefahren, wie freundlich die Leute hier auf einmal sind. Also die ganze Erfahrung von Mastodon ist ein bisschen eine andere, freundlichere als bei Twitter. Und das hat jetzt in den letzten Monaten, sind sehr, sehr viele Leute abgewandert, überwiegend technische Leute oder Leute, die jetzt ein tieferes Interesse an sozialen Netzwerken und sowas haben. Und es hat auch die ersten, ja, Memes und die ersten Scherze, die da die Runde gemacht haben, gegeben. Also es gab einen Fehler in einem, ein Journalist hat den Fehler gemacht. Ich muss anders anfangen. Elon Musk hat sich ziemlich daneben benommen und hat, als er die Firma übernommen hat, und hat sich den Spitznamen Space Karen verdient. Und weil er Links zur Konkurrenz verboten hat, als er gemerkt hat, dass die Leute von Twitter weglaufen. Und das hat dazu geführt, dass er auch Join Mastodon verboten hat als Begriff in Twitter. Und das wiederum hat eine Zeitschrift falsch verstanden, die dachten, der hat den Account von einem gewissen John Mastodon verboten und hat dann, also so machen das Journalisten einfach, geschrieben, John Mastodon ist der Gründer eines Wettbewerbers von Twitter. Also John Mastodon habe das Mastodon-Netzwerk gegründet, was natürlich komplett falsch war, aber das war natürlich ein Riesenspaß. Und das war allerdings nicht der letzte Spaß, der auf Kosten von Elon Musk ablief. Elon Musk hat ja im Sommer nach langen, langen Streitigkeiten Twitter übernommen, viel Geld dafür bezahlt, noch mehr Geld verloren, und dann ist er mit einer mit einem Waschbecken in die Twitter-Zentrale gelaufen, weil das im Englischen einen Wortwitz darstellt. Let that sink in. Also lasst das Waschbecken rein oder schaut euch das mal genauer an. Und dann hat er angefangen, Mitarbeiter zu feuern. Er hat von Programmierern ausgedruckte Programmcodes seitenweise verlangt als Arbeitsnachweis, hat andere, die ihn kritisiert haben, online, erst hat er mit denen diskutiert, dabei sehr wenig Expertise gezeigt und dann die auch gefeuert, online mit kurzen Worten die Diskussion beendet, à la Trump mit "He's fired". Und jetzt gestern, heute diesen weltweiten Ausfall hat er mit einem Tweet kommentiert, der einfach nur hieß, also was wollt ihr denn, bei mir funktioniert's, works for me. Ja, und da hat er eben nicht unbedingt sehr große Souveränität bewiesen und deswegen ist es auch ein Meme geworden, dass er eben der größte Antreiber ist für Mastodon, fürs Fediverse und für die Leute, die eben weggehen von Twitter. Und das andere Problem, das er hat, ist eben, dass er mit seinem Geschäftsgebaren massenhaft Leute, auch Mitarbeiter von Twitter, wegtreibt, sodass die Ausfälle jetzt eigentlich seit langem angekündigt haben. Also Insider haben vor 6 Wochen schon gesagt, dass Twitter ausfallen wird, weil eben die relevanten Administratoren und die Leute, die den Technologie-Stack kennen, weg sind. Und dass Kleinigkeiten schon dazu führen können, dass großflächige Ausfälle stattfinden, die man nie gesehen hat. Und das haben wir jetzt eben gesehen heute. Und er hat dann auch Hilfe gesucht online und musste sich auch viel Kritik stellen. Ich habe es gesagt, er hat den Kritiker gefeuert. Und der Verfall hat sich angekündigt und geht weiter. Und deswegen ist es so, wir werden, wenn wir sowas machen wollen, also es gibt eine ganz, ganz große Lehre aus der Geschichte von Twitter. Das ist, wer sich auf ein soziales Netzwerk dieser Größe, das im Privatbesitz verlässt, verlässt, der ist halt in so einem Fall dann im Zweifel auch verlassen. Und was hier auch dazu kommt, ist, dass jemand Neues reinkommt, der das kauft und der muss ja jetzt gar nicht, es ist völlig unerheblich, ob der neue Besitzer einfach ungeschickt, fahrlässig oder bösartig ist, sondern man muss sich halt die Gedanken nach den Alternativen machen. Und bei Twitter ist es so, dass laut den Technikern die Frage ist nur, wie lange es noch lebt, wie lange es noch funktioniert und nicht, ob es zerfällt. Und deswegen gab es da diese große Migration. Und jetzt ist es so, dass mehr und mehr Stimmen aufkommen, die sagen, die öffentliche Hand und auch Firmen und andere sollten sich daran beteiligen. Beteiligen heißt, das Mastodon ist dezentral, föderiert aufgebaut. Das heißt, jeder kann einen Server aufbauen und sich in dieses Mastodon-Netz einklinken und damit Teil davon werden und auch Inhalte zur Verfügung stellen. Und das ist genau das, was mehr und mehr Firmen mittlerweile machen. Und es gibt ganze Instanzen, nennt man das, die zum Beispiel für Journalisten zur Verfügung stehen, wo Journalisten dann drauf sind. Und diese Instanzen lassen auch nur Journalisten rein. Das ist also auch zum Beispiel eine Art der Identifizierung. Also wenn jemand auf der Instanz vom Guardian oder sowas ist, dann weiß man, der ist einer, der arbeitet dort. Und das ist eben auch gerade dieser Ansatz, wo eben mehr und mehr Kommunen und öffentliche Administrationen sich überlegen, dass sie Mastodon-Server, manche betreiben schon welche, betreiben könnten, um sowohl Sachen zu publizieren, als auch Ansprechpartner zu sein, als auch der lokalen Community ein soziales Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Und das finde ich ein ganz, ganz interessantes Thema, was hier jetzt, ich denke, im nächsten Jahr sehr, sehr viel Fahrt aufnehmen wird. Ich kann da auch noch ein bisschen erzählen, wenn ihr das wollt, über wie anders Mastodon da ist. Aber eigentlich ist es so, dass hier gerade etwas passiert, was sich lange angedeutet hat und was im Schatten des Vollzugsdefizites des Datenschutzes und der digitalen Souveränität erst möglich wurde. Also wir haben viele, viele Jahre das, was Facebook, Twitter, Apple oder auch Microsoft machten, geduldet. Und jetzt ist gerade mal, jetzt können wir eigentlich Elon Musk dankbar sein, dass er so ungeschickt sich verhält, dass hier eine Alternative wächst. Ich möchte gerne mal reingehen, Markus. Du hast vorhin gesagt, dass die öffentliche Verwaltung hier schon teilweise was macht und die öffentliche Verwaltung sich auch hier beteiligen sollte. Das sehe ich im Übrigen genauso, weil das Fediverse ist einfach ein föderiertes System. Das heißt, da kann jeder seine eigene Instanz betreiben, genauso wie jeder einen eigenen Mail-Server betreiben kann, kann auch jeder eine eigene Mastodon-Instanz betreiben. Worauf ich hier aufmerksam machen möchte, ist das Ganze social.bund.de. Und zwar hat hier das BFDI, also der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit, betreibt eine eigene Instanz, wo nur Bundesbehörden und bundesnahe Behörden Mitglieder werden können. Und da gibt es tatsächlich schon 87 aktive Profile drauf. Also BFDI ist hier tatsächlich weit voraus, was das angeht. Genau, das ist das, was ich meine. Und wenn man sich das vorstellt, skaliert auch runter auf kleine Kommunen und so. Das ist meiner Meinung nach die erste wirkliche Möglichkeit, hier ein wirkliches soziales Netzwerk zu bauen. Und ich finde das total wichtig, dass hier sich die öffentliche Hand noch viel, viel mehr engagiert in diese Geschichte. Und vielleicht noch, man sieht's, in der Linkliste werden auch einige Tipps drin sein, wie man das benutzt. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann sieht man auch, wie das funktioniert. Es gibt keinen Algorithmus, der einem die Inhalte reinspült. Also es gibt keine Werbung, es gibt keinen Algorithmus, sondern das ist alles eigentlich durch eigene Initiative aufgebaut. Man folgt den Leuten oder den Themen oder auch den Hashtags, die man interessant findet und irgendwelche Sachen, die man jetzt übergriffig findet oder sowas, den folgt man eigentlich nicht. Die kann man auch blocken. Man kann auch ganze Instanzen blocken. Und das ist von der Struktur her deutlich sozialer als die Sachen, die wir als soziale Netzwerke kennengelernt haben, weil es eben mehr Möglichkeiten gibt, die Hate Speech und Ähnliches auszublenden, die sind dann in ihrer eigenen Bubble. Es gibt auch keine Metriken, es gibt diverse Designentscheidungen, die das noch verbessern und und die Social.de ist ein wunderbares Beispiel für diese, ich nenne es Verified Accounts. Es gibt lange Listen eben auch von Journalisten, über die man dann News bekommt und wie gesagt, auch in der Anhörung im Bundestag wurde gefordert, der Staat möge doch Mastodon unterstützen. Und das halte ich auch für eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Sache. Thorsten, du bist ja auch schon im Fediverse auf Mastodon unterwegs, oder? Genau, also ich habe mehrere Accounts inzwischen wieder im Fediverse, auch auf verschiedenen Instanzen. Und weil du gerade diese Trusted-Instanzen angesprochen hast, es gibt sowas auch für Podcaster und das nennt sich podcasts.social. Und da ist die Serverregel, die Serverregel, hier dürfen nur Podcasts quasi teilnehmen. Also das ist inzwischen, ich weiß gerade nicht, wie viele da jetzt Mitglieder sind inzwischen. Also ich bin da mit @igavpod@podcast.social zu finden. Und wenn man sich da mal einfach die Timeline, die Server-Timeline anschaut, da sind echt immer interessante Podcast-Episoden, Diskussionen über Podcasts. Es ist schon ziemlich interessant da. Ja, es gibt diverse Sammlungen auch, wie ich gesagt habe, von Journalisten, die sind total wichtig, weil man ja auch die News immer haben möchte in seiner Timeline. Also wenn man denen dann folgt, kriegt man halt auch regelmäßig interessante neue Sachen. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass das auch für die Geschäftsmodelle von den Journalisten und von den Publishern interessant ist wieder, weil so kriegen die Leute auf ihre eigenen Webseiten und haben quasi diesen Vermittler, Google, Twitter, was auch immer, nicht mehr dazwischen. Könnte ich mir auch interessant vorstellen, aber vielleicht ist das blauäugig. Ich bin mal sehr gespannt, was da passiert. Und die Seite fedi.tipps würde ich jedem ans Herz legen, der sich das mal genauer anschauen möchte dort, weil alles, was wir da jetzt besprochen haben, abgesehen von dem John Mastodon oder dem Space Karen Witzen, ist dort erläutert. Also fedi.tipps, fedi.tips. Also ich verlagere meine Aktivitäten immer mehr ins Fediverse, also auf Mastodon. Ich hatte bis vor kurzem auch noch sogenannte Cross-Poster eingeschaltet, aber die sind von Twitter gesperrt worden. Und auch von der einen Instanz, auf der ich bin, sind die auch gesperrt worden, die Cross-Poster, weil da einfach zu viel Traffic drauf ist. Die müssen erstmal ihre Maschinen etwas größer sizen. Aber das ist auch wieder so ein Ding, was Musk hier vorangetrieben hat, dass einfach diese Cross-Postings aus dem Fediverse nach Twitter und von Twitter ins Fediverse unterbunden wurden. Mhm. Und da hat er sich auch viel Kritik eingefangen, weil er da halt sehr gut im Gutsherrenstil agiert hat. Ich habe das jetzt gekauft und ich kann jetzt sperren, wen ich will, so nach dem Motto. Und das ist halt unabhängig hier. Genau. Gibt es dazu noch mehr Stimmen aus der Runde? Na, die verifizierten Accounts sind tatsächlich interessant, wenn wir an die News aus den letzten Monaten denken, wo fälschlich oder gefälschte Briefe der Verwaltung verschickt worden sind. Könnt ihr euch daran erinnern? Also eine solche elektronische verifizierte Quelle zu bekommen, ist sicherlich ganz interessant. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass die typischen Themen wie monetarisieren sich die Kosten auf solchen Instanzen nun andere sind als bei einem Unternehmen wie Twitter. Deswegen bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob es nicht irgendwann mal Werbung geben wird. Aber dass der BFDI nun Accounts verifiziert, ist natürlich eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, ob sowas auch dezentralisiert worden ist. Weil ansonsten fürchte ich, dass eben wieder zentrale Instanzen stattfinden. Naja, der Account vom Bund ist ja dezentral. Es ist ein dezentraler Account vom Bund, der hängt nicht an irgendeiner zentralen Mastodon-Instanz. Also die kann jeder selber aufsetzen. Also wie gesagt, auch podcast.social gibt es einen eigenen. Es gibt, glaube ich, auch bayern.social oder München. München.social gibt es auf jeden Fall. Also einige große Städte haben da was gemacht. Teilweise kommt das aus den Stadtverwaltungen tatsächlich, aber großteils kommt das aus zivilgesellschaftlichem Engagement. Das .social oder als Top-Level-Domain oder als Subdomain hat sich einigermaßen etabliert. Liegt auch daran, weil das, was jetzt gerade vor sich geht, den Leuten klar gemacht hat, dass es nicht mastodon.bund.de nennen, weil in 10 Jahren vielleicht das nächste Thema ansteht oder die nächste Lösung ansteht. Ich möchte noch mal kurz was sagen zu der Werbung. Das halte ich nicht für möglich, soweit ich ActivityPub und Mastodon verstanden habe, weil die würden die Leute nicht sehen. Also du kannst niemanden zwingend Werbung einblenden. Das geht nicht. Nee, aber es gibt schon Instanzen, für die du bezahlen musst. Also es gibt Instanzen, die sagen, wenn du hier drauf willst, zahlst du einen symbolischen Euro und ansonsten finanzieren wir uns über Spenden. Und was ist der Benefit von dem Euro, den ich dann zahle? Also über Spenden finanzieren sich alle, aber was ist der Benefit davon, dass ich quasi die Inhalte von dieser Publisher oder sowas sehe und lesen darf, oder? Ja, der eigentlich ist dieser Euro quasi so eine Art Hürde, Eingangshürde. Also nur jemand, der wirklich auf diese Instanz will, zahlt natürlich auch den Euro. Also wird dann auch. Ist aber dann eine geschlossene Gruppe dann. Das sind sowieso geschlossene Gruppen. Also dieses Social.bund ist eine geschlossene Gruppe, die aber föderiert ist mit allen anderen Instanzen. Die ist föderiert. Du kommst aber nicht rein. Du kommst nicht rein, wenn du keine Bundesverwaltung hast. Dort oder wie? Und bei den anderen. Genau, es gibt andere Instanzen, da kriegst du für den 1 Euro einen Account dort. Das ist ein Modell. Also kann man machen. Ich halte das für sinnvoller, wenn es solche Organisationen gibt, die sich drum kümmern, wie Podcast.social. Es gibt auch das von der. Machen jetzt Hoster. Ja, D64 zum Beispiel hat auch eine eigene Instanz. Da kommt man als D64-Mitglied drauf. Die Grünen haben, glaube ich, auch eine eigene Instanz, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau. Und da wird immer mehr. Ja, ich will euch auch nicht zu Tränen rühren, aber in Werbung einzuspielen in solche Feeds ist äußerst einfach. Jeder hat eine In- und eine Outbox und in meine Inbox kann der Admin einer solchen Instanz natürlich einfach Einträge reinschreiben. Und damit ist die Werbung da. Ja, das stimmt. Die Werbung müsste dann quasi über den Instanz-Admin quasi laufen. Dann wäre es aber auch nur im Local Feed, es sei denn, du folgst diesem Instanz-Admin auch außerhalb. Ja, aber getargete Werbung wäre damit wieder da, ne? Ja, vielleicht wird es das früher oder später auch geben. Wir sind ja hier ganz am Anfang und ich glaube, da wird sich noch ganz viel entwickeln. Auch am Protokoll wird sich meiner Meinung nach noch viel tun. Ja, mach doch weiter mit deinen Themen, oder? Genau, dann mache ich einfach mal weiter. Und zwar möchte ich mich gleich mal bei dem Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk bedanken, der im Zuge des Interviews, was er mit mir geführt hat, natürlich auch mit anderen Interviews geführt haben, unter anderem auch mit dem Markus Richter, unserem Bundes-CIO. Und da hat er eine Frage von mir mitgenommen und noch ein bisschen ergänzt. Und ich darf das Interview jetzt hier oder diesen Interviewpart jetzt hier einspielen und lasst uns einfach hinterher mal drüber sprechen. Ich habe Thorsten Frenzel vom E-Government Podcast, kennen Sie den? Ja. habe ich gefragt, ich habe Markus Richter im Interview, was soll ich ihn denn fragen? Und er hat gesagt, gerade eben wurden die Kriterien für EFA angepasst. Es gibt keine Verpflichtung, die ID-Bund zu nutzen, keine Verpflichtung zur Open Source. Und das, obwohl der Staat, sagt er, mit Zendis und Sovereign Tech Fund massig Geld hat. Und seine Kernfrage ist, warum scheut der Staat, endlich mal sinnvolle und nachhaltige Verpflichtungen zu machen? Also zunächst einmal ist es ja so, dass wir im Föderalismus unterwegs sind und dort verteilte Verantwortlichkeiten sind. Ich finde es gut, dass sich die Bundesländer gemeinsam mit dem Bund einhellig auf gemeinsames Vorgehen verständigt hat und sich jeder dazu verpflichtet hat, sowohl bei Open Source, bei Open Data, aber auch bei souveränen Infrastrukturen wie der Cloud, dass wir dort nicht nur gemeinsam drüber reden, sondern gemeinsam umsetzen. Und wir sind gerade zum Beispiel beim Thema Cloud-Infrastruktur in der Realisierung. Und das, finde ich, macht Mut. Klar, wir müssen zu mehr Verbindlichkeit kommen. Wir müssen aber vor allem Diskussionen, die im Vorfeld dieser Verbindlichkeit geführt werden, abkürzen. Und deswegen finde ich es gut, wenn wir auch unter den Gesetzgebungen, die jetzt anstehen, genau diesen Aspekt nochmal beleuchten, dass wir dort zu mehr Verbindlichkeit kommen. Nicht im Sinne von, wir wollen alle überstimmen. Ganz im Gegenteil, wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir die verschiedenen Stakeholder auch mitnehmen. Es muss aber gemeinsam gelingen, dass wir diese langen Diskussionen abkürzen. Und ich finde es sehr mutig, dass wir auf Bundesebene zum Beispiel die Gremienstruktur dahingehend überarbeitet haben, teilweise eine Zweidrittelmehrheit eingeführt haben, damit schneller zur Entscheidung kommen. Und ich finde es auch richtig, dass der IT-Planungsrat als so das wichtigste Gremium, in dem sich der Bund mit den Ländern abstimmt zur Digitalisierung, ebenfalls diesen Prozess jetzt angestoßen hat zur Selbstreflexion und auch nochmal die gesamte Gremienstruktur hin auf die Effizienz durchzugehen. Denn jedes Gremium in dieser Steuerung hat nur dann eine Legitimität, wenn es zur Verkürzung des Abstimmungsprozesses beiträgt. Und das sind die Stellschrauben, die dann auch die Verbindlichkeit schneller herbeiführen. Das gilt es auch dann natürlich im gesetzlichen Bereich mit zu berücksichtigen. Aber Sie könnten ja tatsächlich die Verbindlichkeit schon jetzt schneller herbeiführen. Also der Normenkontrollrat, DIW, die Wirtschaftsverbände, die sagen ja alle, wir brauchen eigentlich mehr Leadership vom Bund. Ne? Zum Beispiel IT-Planungsrat könnte ja theoretisch, glaube ich, jetzt schon mehr als Entscheidungen treffen. Aber man geht natürlich dem Ganzen ja offensichtlich aus dem Weg. Warum? Also der IT-Planungsrat kann nur in ganz bestimmten Fällen Mehrheitsentscheidungen treffen. Und das Entscheidende ist am Ende des Tages, dass wir, sag ich mal, ja, überzeugen, dass der Weg, den wir einschlagen, der richtige ist. Denn wenn wir davon immer wieder Gebrauch machen, dass wir gegen die Position von einzelnen Bundesländern agieren, dann werden uns solche Beschlüsse auch nicht helfen. Es ist richtig und auch angezeigt, dass von Bundesseite gemeinsam mit Ländern hier die Verbindlichkeit erhöht wird. Das muss aber immer verbunden sein mit Übergangsfristen und es muss auch mit der Klärung der Finanzierung verbunden sein. Und deswegen ist für mich viel wichtiger die Frage, wie stellen wir uns im Föderalismus auf? Wir sind ja jetzt sehr stark programm- und projektorientiert unterwegs und wir müssen anerkennen, dass Digitalisierung eine Daueraufgabe ist und dass es darum geht, auch dauerhaft einen Finanzierungsmechanismus zu haben, der Diskussion, die immer wieder bei einzelnen Vorgängen kommen, dann wieder aufbrechen lässt und das einmal vor die Klammer gezogen zu klären. Denn wenn wir verbindlich zur Verbindlichkeit kommen wollen und sozusagen einseitig Dinge vorgeben wollen, dann wird das vor allem mit der Frage der Finanzierung einhergehen müssen. Ja, was sagt ihr dazu? Ich würde vielleicht gleich mal antworten, weil ich bin da ziemlich sauer auf eine solche Aussage. Also ich bin prinzipiell immer der Meinung, dass man bei, was weiß ich, wenn man in irgendwelchen Unternehmen arbeitet, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen muss, dass man, wenn man für Bürgerinnen und Bürger was herstellt, dass man mit denen die Dinge diskutieren muss. Und so bin ich absolut immer dabei. Aber im IT-Planungsrat so ein Friede, Freude, Eierkuchen, Kaffeekränzchen zu machen, da heute überhaupt nichts davon. Und ich bin durchaus der Meinung, dass einfach Menschen manchmal auch eine Ansage brauchen oder, um es mit anderen Worten zu formulieren, einen Prellbock brauchen, der einmal die Verantwortung übernimmt, der aber das auch dann aushält. und der Bund hätte die Kompetenzen. Und wie der Johannes Kuhn so schön gesagt hat, der Bund, von dem erwarte ich, dass sie Leadership übernehmen und dass sie an dieser Stelle wirklich einmal Flagge zeigen und dann das auch aushalten. Also ich meine, man kann immer sagen, ja, man nimmt die anderen nur mit, wenn man mit ihnen gemeinsam und so weiter und so fort. Aber ich bin der Meinung, es ist auch manchmal einfach der Zeitpunkt gekommen, wo man einmal hopp oder top sagen muss und wo man auch dann zu dem stehen muss und wo man dann entsprechend auch mal irgendwann die Verantwortung nach dem Begriff auch wahrnehmen muss. Und ich habe immer nur das Gefühl, dass der Bund sich um das Ganze rumdrückt. Und ich verstehe es beim besten Willen nicht, weil so wird es am Schluss einfach nicht funktionieren. Und die müssen halt auch das aushalten, dass man mal sie kritisiert. Und dann müssen sie mit der Kritik auseinandersetzen. Aber man muss nicht alles schon vorher rundschleifen, damit da auch keine Kritik kommt. Ja, das ist auch mein Eindruck. Also der Bund entscheidet nichts, weil sie die Verantwortung nicht tragen wollen. Und wenn sie die Verantwortung tragen, dann müssen sie es finanzieren oder müssen irgendwie eine Finanzierung klären. Und ich glaube, deswegen hat der Bund und der IT-Planungsrat keine Lust, mit dieser Zweidrittelmehrheit quasi die Entscheidungen durchzukämpfen. Weil es nämlich auf der anderen Seite, glaube ich, ganz genauso aussieht. Auch die wollen die Entscheidung nicht treffen und die Verantwortung tragen. Es hat ja schon mal Entscheidungen des Bundes gegeben in der Digitalisierung. Und ehrlich gesagt sind das jetzt nicht unbedingt Referenzen, wo ich sagen würde, das sollten wir nochmal machen. Das war nämlich bei der Signaturkarte und bei der E-Mail. Die E-Mail hat der Bund mit genau diesem Prinzip, mit der Ansage, wir machen jetzt die E-Mail, ihr könnt meckern, so viel ihr wollt, wir ziehen das jetzt durch, eingeführt und wir sehen das Ergebnis. Weil schlichtweg, wir haben alle damals, ich habe mit in diesen Expertinnenrunden da gesessen und wir haben alle gesagt, lasst das sein, wir haben Governicus parallel, wir bauen also das, was die Justiz da aufbaut und sowas und die E-Mail hat null Mehrwert und die Idee, das über die Telekom zu vermarkten und für Geld und so, wird nicht funktionieren. Aber der Bund hat sich hingestellt und hat das durchgekämpft. Und da ist jetzt die Frage, ist das wirklich der richtige Weg gewesen und wollen wir den jetzt im Moment, erwarten wir den jetzt wieder? Ja, man muss auch sagen, wir sind inzwischen 10 Jahre weiter oder 15 wahrscheinlich bei der Insider-Entscheidung. Die Menschen sind noch die gleichen. Die Menschen sind leider teilweise noch die gleichen. Aber es gibt einfach Dinge, die einfach mal entschieden werden müssen. Gerade das eins meiner Lieblingsthemen, zentrale Infrastruktur, zentrale Standards, offene Standards. Also das, was ich immer wieder predige, auch das Thema Nutzerkonto Bund. Warum ist das Nutzerkonto Bund nicht verpflichtend? Warum wird hier nicht verpflichtend auf das Thema Open Source gesetzt und Open Data nicht verpflichtender gemacht? Da wird immer nur Blabla gemacht und so, ja, wir haben uns ja geeinigt. Ja, wir haben uns geeinigt auf den absoluten Minimalkonsens. Also, dass wir irgendwas tun und Nutzerkonto Bund, ist zu verwenden, wenn es im Portalverbund ist. Also wenn die Leistung im Portalverbund veröffentlicht wird, ansonsten ist es nicht nötig. Also, das ist doch keine Entscheidung, das ist doch Wischiwaschi. Ich wollte ja nur auf die Erfahrung hinweisen. Ja, ich denke, die Erfahrung haben wir auch mit dem Personalausweis gemacht. Also da gibt es noch mehrere, die wir da so gemacht haben, aber es wird von Gremienarbeit gesprochen, es wird davon gesprochen, dass Gremien hier sich zusammensetzen und die Entscheidung erleichtern sollen oder beschleunigen sollen, weil die ja schon die Arbeit vorher gemacht haben, aber letztendlich wird halt trotzdem keine Entscheidung getroffen. Ja, aber das ist doch der rote Faden, der sich bei uns ein bisschen durch die Digitalisierung zieht, also Markus Richter jetzt in allen Ehren, aber es ist diese Mutlosigkeit ist immer, oder Mutlosigkeit oder diese Vorsicht ist da schon irgendwo da. Das ist ja zum Teil auch gerechtfertigt, aber ansonsten teile ich das total, was du sagst, Thorsten. Also ich sehe das genau wie du. Ich finde es schade, wenn man könnte so viel machen, wenn man sich wirklich mal diesen Kennedy-Moment geben würde und sagen würde, wir wollen in 10 Jahren das mit Open Source, Open Standards schaffen. Das muss sein, aber den Mut hat immer noch keiner leider. Das finde ich schade. Na, wäre hier nicht die Politik gefordert? Also Markus Richter ist doch nicht die richtige Person an der Stelle, oder? Naja, er ist an der Schnittstelle zur Politik, würde ich sagen. Ja, er unterliegt auch den politischen Entscheidungen. Naja, sein Dienstherr müsste sagen, jetzt mach mal da lang. Ja, aber sein Dienstherr ist in dem Fall eine Dame. Ich weiß, seine Dienstfrau. Genau, die kann ihn schon anweisen, aber Letztendlich muss er den IT-Planungsrat mitnehmen, wo die Länder drin sitzen. Und die Länder können halt alle nicht miteinander. Es gibt ein paar, die miteinander können. Und wenn der eine, es gibt aber auch jede Menge Länder, die genau immer das Gegenteil von dem sagen, was spezielle Länder sagen. Nur weil es geht. Und das hängt ganz stark auch von der Regierungszusammensetzung in den einzelnen Ländern ab. Ja, also was ich rausgehört habe, ist, dass er sagt, ich habe gar kein Druckmittel. Es wird zwar argumentiert, er hätte die rechtliche Grundlage dafür, Entscheidungen zu treffen, aber ich glaube, er hat gar kein Druckmittel. Wenn er das entscheidet, dann läuft es doch wie mit dem OZG-Gesetz. Wir alle wissen, dass es eigentlich Pflicht ist, es umzusetzen, aber keiner tut es. Und passieren tut auch nichts. Ich nehme an, die Länder würden ihn am langen Arm verhungern lassen. Es fehlt irgendwie so diese Balance der Machtverhältnisse. Ja, das hat aber durchaus auch seinen Sinn. Wir haben uns für den Föderalismus entschieden in Deutschland, aus Gründen. Und aus den Gründen hat auch der Bund nicht diese Macht durchzugreifen. Ja. Aber ich hatte neulich schon mal einen anderen Ansatz formuliert oder eine andere Idee formuliert. Wie wäre es denn, wenn, gerade wenn es um das Thema Online-Anträge und Ähnliches geht, der Bund hat ganz viele Aufgaben an die Länder bzw. an die Kommunen delegiert, was vollkommen korrekt ist, wenn ich vor Ort zum Beispiel mein Auto zulassen möchte. Dann will ich vor Ort einen Ansprechpartner haben und nicht irgendwie von München nach Flensburg fahren müssen, um dort ein Kennzeichen zu kriegen. Aber wie wäre es denn damit, dass das Vor-Ort-Geschäft weiter so bleibt, aber alles, was online stattfindet, bitteschön vom Bund zentral geregelt wird? Also online, wenn ich mein Auto online zulasse, geht das nicht über die einzelnen Zulassungsstellen, sondern macht der Bund zentral. Das wäre doch mal ein Ansatz. Genauso mit Führerschein, mit Meldewesen und so weiter und so weiter. Alles, was online geht, da muss ich nur eine einzige Anwendung haben. Und das geht dann über die Zentrale. Ich weiß nicht, ob ich da einen Denkfehler habe, aber vielleicht kann man da mal tiefer reindenken. Ja, es gibt viele Wege. Also Zentralismus ist immer einer. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass vieles auch dezentral laufen kann. Warum öffnet man bestimmte Dinge nicht auch zum Beispiel für wirtschaftliche Teilnehmer? Ja, dass man sagt, ein Online-Vorgang kann jeder bauen. Abgegeben wird nachher in der Verwaltung. Mhm. Auch das ginge. Ja, das würden wir mit offenen Standards und offenen Schnittstellen, hätten wir das schon, weil dann hätten wir sofort Wettbewerb auf dem Markt. Der Staat sorgt für Infrastruktur und Standards und es würde sich sofort ein Wettbewerb bilden. Es würden Startups die Chance haben, hier die super duper neue App zu entwickeln und an Bürger zu verkaufen und sauber, super mit der Verwaltung kommunizieren können, wenn sie sich an die Standards halten. Nun fordern wir technische Standards von Juristen. Genau, das ist schon mal der Fehler. Da sitzen lauter Verwaltungsjuristen. Der Peter, dem brennt irgendwas auf der Seele. Ja, na, ich will es nur noch mal probieren. Und zwar, ich glaube, dass es durchaus eine ganze Menge Hebel gibt, mit denen man arbeiten kann. Also, Ingo, das, was du gerade gesagt hast, das schreit natürlich danach, dass man dann im Rahmen von Ausschreibungen oder sonst was einfach die Standards verbindlich vorgibt, dann könnte man sowas regeln. Und es gibt so viele Ansatzpunkte, und was aber immer das Problem ist, dass man schon die Kompromisse macht, bevor sie notwendig sind. Und das ist das, was mich ärgert. Und ich meine, wenn ich den Markus Richter höre, dann spricht er als Politiker und nicht als Fachverantwortlicher. Und er müsste als Fachverantwortlicher die Forderungen aufstellen und dann kann man in der politischen Diskussion auch irgendwann die Kompromisse machen. Aber er macht die Kompromisse, bevor sie notwendig sind. Und das ist das, was mich ärgert. Okay, hat die Schere im Kopf schon. Ja. Also im Chat kam der Hinweis API first. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung Schnittstellen und lass doch denjenigen auf der Seite das Richtige und das Beste machen, der es kann. Aber natürlich, klar, am Ende braucht es eine technische Schnittstelle, um in Kommunikation mit der Verwaltung treten zu können. Vielleicht ein Fit Connect. Ja, vielleicht ein Fit Connect, vielleicht eine gestärkte COSIT, verbindliche Standards. Wäre was, wo man darüber nachdenken kann. Und das ist nicht so weit hergeholt. Man muss sich nur darauf einlassen. Gut. Um hier nicht noch tiefer in die Diskussion zu gehen, ich habe noch mehr mitgebracht. Und zwar habe ich mitgebracht einen GitHub-Account von David Zellhöfer, und der heißt Digitization Fails, eine kleine kuratierte Liste von Fails oder solchen, die es werden könnten. Da sind einige Geschichten drin, die auch in der öffentlichen die öffentliche Verwaltung auch angehen, also die Projekte, die in der öffentlichen Verwaltung schiefgelaufen sind. Da steht unter anderem das heute schon mehrfach erwähnte die E-Mail mit drin. Liste kann ich nur empfehlen, sich mal anzuschauen. Da steht auch das Thema Luca drin. Da sind Artikel verlinkt aus verschiedenen Quellen. Da sehe ich auch hier einen Artikel von einem, wie heißt der nochmal, Markus Feilner. Da steht da was, der da auch mit drin ist. Ja, E-Perso, Microsoft. Also ich empfehle, sich das mal anzuschauen. Aber um das Ganze noch ein bisschen zu toppen, wir machen nämlich in der öffentlichen Verwaltung nicht alles falsch. Es gibt auch eine Liste von Marco, und zwar die heißt Awesome eGov. Die habe ich auch mit verlinkt in den Shownotes. Die sollte man sich mal anschauen, weil da stehen tatsächlich coole Geschichten aus der digitalen Verwaltung drin. Sowohl zivilgesellschaftliche Lösungen als auch Lösungen zum Beispiel von der FITCO. Jo. Das war mein Thema. Und ich gebe jetzt weiter an Peter, der einiges mitgebracht hat. Ja, also bei meinen Themen habe ich zum einen einmal ein bisschen einen Bericht von einer Veranstaltung, wo ich mal versucht habe, ein bisschen den Blick über den Tellerrand zu wagen. Und zwar gibt's also die sogenannten Legal Hackers. Das ist also eine globale Bewegung von Anwälten, politischen Entscheidungsträgern, Designern, Technologen und so weiter, die versuchen, kreative Lösungen zu finden für die dringendsten Probleme an der Schnittstelle zwischen Recht und Technologie. Also nicht direktes Verwaltungsthema, aber nahe dran. Und das sind also im Wesentlichen also Legal Hackers, also in dem Fall nicht legale, sondern legal, also rechtliche, also das heißt im Klartext Juristen, sind hier überwiegend unterwegs, und die haben ein bundesweites Meetup veranstaltet zum Thema Abschaffung Papierschriftformerfordernisse, Ersetzung durch digitale Form, woran hakt's? Und das ist ja quasi unser Thema auch hier. Und oder eines unserer Kernthemen, und insofern war ich da ganz begeistert, war an dem Meetup dabei. Die Idee war wirklich toll, weil man sich deutschlandweit zusammengeschaltet hat. In der Umsetzung war es dann nicht so toll. Und was dann das Beste war, die haben dann also unter anderem versucht, ein bisschen das Thema so zu systematisieren, haben dann Pain Points, also ich sage immer Leidensdruck, aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, also aus der Perspektive des Rechters, aus der Perspektive des Vertragspartners, aus der Perspektive des Anwalts oder sonst was. Und haben dann versucht, irgendwie hier, sage ich mal, Punkte zu finden, wie man das Schriftformerfordernis quasi ersetzen kann. Und das traurige Fazit dieser Veranstaltung hier, also man muss jetzt wirklich sagen, das ist die Speerspitze der Juristen in Deutschland, die sich mit an dieser Grenze zwischen Technologie und Recht bewegen. Und die haben dann am Schluss eigentlich das Fazit getroffen mit meinen Worten, Papier ist gar nicht so schlecht, und an einigen Stellen sollte man das Papier einfach behalten. Also für mich war das total schockierend, weil ich immer so dieses Vorurteil ja über mich ergehen lassen muss, dass die Verwaltung so langsam und so unbeweglich ist. Und wenn ich da also mal über den Tellerrand hinausgeschaut habe, dann habe ich nur festgestellt, also bei den anderen geht es auch nicht anders zu. Ich muss allerdings fair sein, also die Veranstaltung selber ist ein bisschen lustig abgelaufen, und ich habe aber dann unter anderem mit dem Stefan Schicker, einem Anwalt aus München, gesprochen, der hier Macher auch bei den Legal Hackers ist für München, und der hat mir also zum einen versichert, dass die Veranstaltung normalerweise anders ablaufen, und auch fachlich war ich mit dem dann ganz schnell auf einer Linie, und wir haben uns da vereinbart, dass ich an diesen Treffen weiterhin ein paar Mal noch teilnehmen werde, und dann schauen wir mal, ob wir Juristen und Verwaltung ein bisschen an dieser Stelle zusammenbringen können. Ja, da fällt mir gleich noch eins ein. Ich hoffe, dass die das OZG oder den Entwurf vom OZG 2.0 nicht in die Hand kriegen, weil da steht nämlich drin, dass das Thema Schriftformerfordernis noch wesentlich erleichtert werden soll. Und wenn ich mich recht entsinne, stand sowas drin wie per Default ist digital Schriftform ersetzend und nur in bestimmten Ausnahmen muss man quasi Papier noch unterschreiben. Ah, ich will jetzt nicht berichten über die Abgründe, die sich auf dieser Veranstaltung aufgetan haben, aber der Weg, bis sich die wirklich ein papierloses Büro vorstellen können, der ist noch sehr weit. Und das bei Kanzleien, die wirklich international, also auch über den großen Teich, Verträge austauschen. Ich sag das, aber wie gesagt, wir haben Leute auch erzählt, dass nicht alle so schlimm sind wie die, die da jetzt gerade beieinander waren. Aber wirklich, da gibt es genauso viel zu tun wie in der Verwaltung. Das wollte ich bloß sagen und wollte nur mal ein bisschen beruhigen, dass also wir nicht die Einzigen sind, die noch einiges vorhaben. Ich habe wieder mal was zum Thema Elster mitgebracht. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie abonniert, obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Aber da gibt es eine Neuigkeit und zwar, es gab bisher schon Elster Smart. Und Elster Smart war die Möglichkeit, sich über Smartphone quasi anzumelden, statt dem Elster-Zertifikat. Und das Ganze war dann so ein TAN-basiertes Verfahren. Und das soll aber jetzt auslaufen und wird ersetzt durch Elster Secure. Also Elster Secure ist in Betrieb genommen worden und sukzessive soll das Elster Smart auch ersetzen. Das Tolle dran ist das, dass das so ähnlich ist, wie wir es halt sonst von Banking-Apps auch kennen, dass man sich also anmeldet und dann beispielsweise, genau übers Handy dann diesen Anmeldevorgang quasi freigibt. Und die Lösung, die funktioniert also immer mit QR-Codes, die man am Bildschirm dann abfotografiert mit der App und dann diese Sitzung freigibt. Das funktioniert ganz gut. Ob das jetzt die tollste Lösung ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall das bisherige Verfahren, das ein bisschen komplex ist und eben mit so TANs funktioniert, das soll also jetzt ersetzt werden durch ein Verfahren, das eben über QR-Codes und App quasi gesteuert wird. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert ganz gut, aber ob das jetzt technisch in Ordnung ist, ob das robust ist und so weiter, das wird die Zeit zeigen, glaube ich. Ja, Elster ist ja meistens da ganz gut mit dabei. Also ich finde, es funktioniert. Also ich habe das neue System noch nicht ausprobiert. Mit dem Elster Smart ging das schon ganz gut. Und auch diese zertifikatsbasierte Login bei Elster funktioniert meines Erachtens ziemlich problemlos und lässt sich auch hier übrigens ein super Beispiel für offene Schnittstellen. Lässt sich auch wunderbar über diverse Software aus der Privatwirtschaft hervorragend verwenden. Also es gibt Beispiele in Deutschland, wo genau das, was wir vorhin gerade angesprochen haben, schon möglich ist und zeigt, dass es funktioniert. Mhm. Also die haben ja 5, 6 verschiedene Anmeldemöglichkeiten, auch mit Hardware-Key und so weiter. Also die experimentieren auch, die versuchen auch die professionelle Schiene mit einzubinden, also die Unternehmenskonten natürlich. Und da passiert im Moment eine ganze Menge, aber das Problem war halt immer das, dass bei den zertifikatsbasierten Systemen, wenn man, das ist halt relativ schnell abgelaufen, beziehungsweise die Leute wussten nicht mehr dann, wo sie ihre Zertifikate haben und das will man halt über dieses System jetzt nochmal verbessern. Das ist die Argumentationskette an der Stelle. Okay, also das nächste Thema, das ich mitgebracht habe, wäre ChatGPT gewesen. Worum geht's? Das ist sozusagen die Verbindung einer KI mit einer Chat-Möglichkeit und das heißt, ich kann dieser KI dann über diesen Chat auch Fragen stellen oder Aufträge erteilen und da hat das ganze Internet im Prinzip hat verrückt gespielt. Alle haben an dieser Stelle ihre Experimente gemacht und die Ergebnisse aus diesen Chats, die waren durchaus sehr faszinierend. Man kann also dem Chatbot dann halt sagen, schreibe mir einen Aufsatz zum Thema XY und dann kriegt man bestimmte Ergebnisse. Wie gesagt, alle haben experimentiert, jeder hat so seine Fragen gestellt und ich habe das Ganze heute mal auch versucht, für das Thema E-Government hier zu machen. Und eine der Aussagen, die sozusagen kursiert war, war auch, dass die Antworten des Chatbots zwar nicht zu hundertprozentig sind, oder der KI nicht zu hundertprozentig sind, dass aber das Niveau ungefähr erreicht wird von sage ich mal, Studierendenantworten in einer durchschnittlichen Klausur oder so. Und dann haben wir gedacht, okay, das probieren wir aus, habe dann auch einige Klausurfragen einmal so gestellt und so und war dann wirklich erstaunt, weil ich den Eindruck quasi, dass das nicht schlechter ist als durchschnittliche Studierende, die aber vorher ihre Vorlesung gehört haben, haben wir gedacht, okay, ist ganz interessant. Und jetzt habe ich mal noch ein paar Sachen ausprobiert. Da wollte ich ein bisschen berichten. Eine Frage an den Chat war dann auch, was weißt du zum E-Government-Podcast? Und jetzt lese ich mal kurz die Antwort vor. Die lautet, ich weiß, dass E-Government ein Begriff ist, der die Verwendung von Informationstechnologie und insbesondere das Internet zur Verbesserung von Regierungsdiensten und Prozessen beschreibt. Ein E-Government-Podcast könnte sich also mit Themen rund um den Einsatz von Technologie in der öffentlichen Verwaltung beschäftigen. Zum Beispiel mit Fragen der Digitalisierung von Verwaltungsdiensten, der Nutzung von Online-Plattformen für die Kommunikation zwischen Bürgern und Behörden oder der Entwicklung von E-Government-Anwendungen und Systemen. Es könnte auch Interviews mit Experten oder Praktikern aus dem Bereich erhalten, die ihre Erfahrungen und Einschätzungen zu verschiedenen Aspekten des E-Government teilen. Also, ich denke mal, die Beschreibung vom E-Government-Podcast ist gar nicht so schlecht getroffen. Dann habe ich mal die Frage gestellt, welchen Reifegrad hat E-Government in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern wie Finnland, Dänemark, Estland? Da kam dann also so eine Antwort, es ist schwierig, den Reifegrad von E-Government in verschiedenen Ländern genau zu vergleichen, da es davon abhängt, welche spezifischen Ziele und Anforderungen ein Land hat und wie es diese erreichen möchte. Eine Möglichkeit, den Reifegrad von E-Government in verschiedenen Ländern zu beurteilen, ist die Verwendung von internationalen Benchmarks und Indikatoren, die von Organisationen wie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, oder der Europäischen Kommission entwickelt wurde. Also die Antwort finde ich schon mal sehr treffend. Und dann nach diesen Maßstäben, jetzt wäre es allerdings lustig, hat Deutschland in Bezug auf den Einsatz von Informationstechnologie in der Verwaltung in der Vergangenheit gut abgeschnitten. Laut dem jährlichen E-Government-Benchmark-Bericht der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2021 hat Deutschland bei der Nutzung von Online-Diensten durch Bürgerinnen und Bürger eine hohe Position erreicht und belegt damit in Europa den dritten Platz. Da kenne ich andere Zahlen. Auch bei der Nutzung von IKT zur Verbesserung von Verwaltungsprozessen und Strukturen hat Deutschland eine hohe Punktzahl erreicht. Finnland, Dänemark und Estland gehören ebenfalls zu den Ländern, die in Europa in Bezug auf den Einsatz von IKT in der Verwaltung gut abschneiden. Insbesondere Finnland und Estland haben in der Vergangenheit viel in den Ausbau ihrer E-Government-Infrastrukturen investiert und haben daher in verschiedenen Rankings häufig Spitzenplätze belegt und so weiter und so fort. Schöne Frage. Dann habe ich mal gefragt, woran mangelt es bei der Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland? Da kamen dann ähnliche Antworten, wie wir sie gerade schon gehört haben. Ich möchte jetzt nicht alles vorlesen. Was aber dann also schon ein bisschen erschütternd war, war dann die Frage nach dem Online-Zugangsgesetz. Also welche Bedeutung hat das Online-Zugangsgesetz, war meine Frage. Und die Antwort war dann erst einmal, das Online-Zugangsgesetz ist ein deutsches Gesetz, das im Juli 2020 in Kraft getreten ist. Leicht daneben. Es hatte das Ziel, den Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu Verwaltungsdiensten im Internet zu verbessern. Und das OCG legt fest, dass die Bundesverwaltung bis zum 31. Dezember 2025 eine Reihe von Verwaltungsdiensten online anbieten muss und so weiter und so fort. Ich finde es deshalb interessant, weil hätte man einen Zeithorizont, den die Bundesverwaltung vermutlich auch schaffen würde. Ich möchte es nicht alles noch vorlesen, vielleicht kann man das auch irgendwo verlinken oder was. Was dann noch ganz nett ist, ich habe dann schon früher mal nach dem Online-Zugangsgesetz gefragt, da wurde dann eine völlig andere Zahl wieder genannt, nämlich das Gesetz wurde im Jahr 2013 verabschiedet und trat im Jahr 2015 in Kraft. Ob das OCG erfolgreich umgesetzt wurde, ist schwer zu sagen, es hängt davon ab, welche Ziele man mit dem Gesetz verfolgt hat und so weiter. Okay, also es macht total Spaß hier zu experimentieren und was ich feststellen kann, also die Antworten, also die insbesondere die nicht faktenbasierten, sondern eher so diese wo man so ein bisschen um den heißen Brei herumredet, aber so die Argumente von verschiedenen Perspektiven aus betrachtet, die sind durchaus interessant gewesen und ehrlich gesagt, bei mancher Klausur bin ich froh, wenn meine Studierenden sowas schreiben würden. Soweit von mir hier ein bisschen so aus der Experimentierkiste. Okay. Das werden sie wahrscheinlich dann auch machen demnächst. Ja, die setzen sowieso dann ChatGPT ein. Ja, ChatGPT, ich kann nur sagen, bleibt dem Kanal treu dazu. Zum Thema KI und ChatGPT wird es im nächsten Jahr was geben. Ja, jetzt würde ich gerne die Zeit nutzen. Wir haben leider den Ingo verloren. Der guckt nur noch zu bei uns hier im Jitsi, um uns zu sehen. Und ich möchte gern den Zuhörerinnen und Zuhörern im Chat nochmal die Chance einräumen, hier Fragen zu stellen, die wir dann eventuell beantworten. Die wir beantworten, natürlich. Ja, schon eventuell beantworten. Vielleicht ganz allgemein, was war im Chat los? Wir haben jetzt wenig, sage ich mal, Fragen im eigentlichen Sinn gehabt. Wir haben aber ziemlich rege Beteiligung an einigen Stellen zu den Themen gehabt. Wir haben das dann auch teilweise immer ein bisschen aufgegriffen, haben durchaus diese Anregungen immer jeweils nebenbei gesehen, wobei da schon auch immer so, sage ich mal, neue Beiträge waren, die aber, sage ich, zumindest einzelne Diskussionen hier durchaus entweder bestätigt haben oder eben genau nochmal Beispiele geliefert haben für Dinge, die wir auch gesagt haben, ein bisschen konkretisiert, da teilweise sogar dann wirklich die entsprechenden Gesetzestexte dazu in den Chat geworfen haben und Ähnliches. Der Chat ist ja weiterhin öffentlich, also man kann ja das auch entsprechend nachlesen und nachschauen und ja. Ja, also konkrete Fragen jetzt eigentlich. Ah, okay, jetzt haben wir eine konkrete Frage. Was wünscht ihr euch für das kommende Jahr? Thorsten, was wünscht ihr denn für das kommende Jahr? Ich wünsche mir für das kommende Jahr, dass wir dass wir uns in Deutschland zentral um Infrastruktur und um Standards kümmern. Ja, das haben wir uns schon so oft gewünscht, gell? Ja. Jetzt bist du dran. In jedem Afterwork haben wir uns das gewünscht. Ja, ich weiß nicht, ist es Markus? Bist du noch da? Jetzt höre ich euch wieder. Jetzt ist der Ingo da. Ah, der Ingo ist da. Hast du auch mitbekommen, dass wir eine Frage im Chat haben, Ingo? Was wünscht ihr euch für das kommende Jahr? Nee, habe ich noch nicht bekommen. Muss ich drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Also ich nehme mal an, dass ich mir jetzt nicht irgendwas Privates wünschen soll, sondern was im E-Government-Bereich. Genau, vielleicht fängt Peter erstmal an und du hast dann noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Ja, danke. Okay, ich würde natürlich auch Infrastruktur und Standards gerne sagen. Nachdem du das aber schon gesagt hast, fange ich mit meinem anderen Lieblingsthema an, nämlich dass ich sage, okay, wir müssen mehr in die Qualifizierung investieren, in die Ausbildung und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung, weil das aus meiner Sicht ein Schlüsselpunkt ist. Also wir diskutieren hier viel auch unter dem Schlagwort Future Skills und sowas brauchen die Menschen, um in der Zukunft die Anforderungen erfüllen zu können. Und ich glaube, wenn wir gut ausgebildete Leute in den Behörden sitzen haben, dann kommen wir an einigen Stellen auch weiter, weil manchmal ist es einfach auch ein bisschen so Unsicherheit und kann man das überhaupt machen, funktioniert das, wie muss man es machen oder so. Und ich glaube, mit Qualifizierung könnte man da eine ganze Menge bewegen. Deshalb wünsche ich mir also schon mehr Qualifizierungsmaßnahmen noch. Und was ich total toll finde, es gibt inzwischen immer mehr halt auch Online-Angebote, die man zeitsouverän dann auch sich reinziehen kann. Und der E-Government-Podcast wird für die Qualifizierung natürlich auch eine ganze Menge noch beitragen weiterhin. Genau, das hoffe ich. Ingo, jetzt ist aber deine Bedenkzeit vorbei. Jetzt musst du. Jetzt muss ich. Also ein Wunsch, der dieses Jahr immer wieder in meinem Kopf aufgetaucht ist, war oder ist, dass ich finde, der elektronische Personalausweis braucht mehr Unterstützung. Und dafür wünsche ich mir, dass jede Kommune die Online-Services, ob sie sich nun OZG nennen oder nicht, ist mir eigentlich gleich. Jede Kommune, die einen Online-Service anbietet, soll kostenfreien proaktiven Zugriff auf einen EAD-Service inklusive Berechtigungszertifikat bekommen. Ganz konkretes und ich glaube auch umsetzbares Ziel, Wunsch, umsetzbar deswegen, weil es im Grunde auch mit Geld erschlagen werden kann. Alles ist in der Hand des Bundes. Auf die Frage übrigens, warum wir das nicht einfach mal bekommen könnten, hat Herr Richter ganz ähnlich geantwortet, wie aus dem Audioschnipsel vorhin gehört. Ist ja Kommune. Aber ich schwöre euch, eine Kommune hat nichts dagegen, so etwas geschenkt zu bekommen. Das ist das, was ich mir wünsche. Jede Kommune bekommt ein aktuelles, kostenfreies Berechtigungszertifikat inklusive einem kostenfreien Zugang zu einem EID-Server, um daran seine Online-Vorgänge anschließen zu können. Okay, das lasse ich mal so stehen, weil ich glaube, wir zwei würden sonst noch eine Weile diskutieren. Ja, dann vielen Dank für die Fragen aus dem Chat. Wenn du möchtest, sage ich auch noch irgendwas. Oh, Olli, ja, wunderbar, Olli, wenn du da bist. Sehr schön. Das macht aber nichts. Ich könnte auch an dieser Diskussion, die du eben zu zweit führen wolltest, total gerne noch teilnehmen. Und ich glaube, wir haben noch nicht mal alle die gleiche Meinung. eigentlich sind meine Digitalisierungswünsche fürs nächste Jahr gar nicht ganz nah an diesem Online-Zugangs- und E-Government-Zeugs. Ich hätte gerne ein Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene, verbunden mit einem bundesweiten digitalen Transparenzregister. Und ich hätte gerne eine bundesweite digitale Möglichkeit für Volks- und Bürgerinitiativen auf allen Verwaltungsebenen. Ja, dem kann ich mich auch anschließen. Hieß es nicht ein Wunsch? Ja, sorry. Okay. Und das letzte Glas auf den Weltfrieden, ich weiß. Aber ihr habt alle volle Wünsche, ehrlich. Bin begeistert. Okay, dann das war die letzte Frage aus dem Chat. Ich würde gerne zum obligatorischen Unterstützerinnen-Dank übergehen. Und zwar bedanke ich mich in diesem Monat bei Heinz, bei Kalli, bei Nils, bei Michael, bei Sascha, bei Matthäus und bei Klaus. Und Klaus hat mir tatsächlich einen Kaffee ausgegeben über die neue Spendenmöglichkeit über Ko-fi. Ja, vielen Dank. Und schade, dass wir ein paar Leute auf dem Weg verloren haben aufgrund der technischen Probleme. Aber wir sind immerhin noch zu viert. Wir haben zu fünft angefangen, zu viert sind wir noch am Ende. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr werdet dann das endgültige Resultat geschnitten in den nächsten Tagen hören. Vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank an alle, die im Chat live teilgenommen haben und Fragen geschrieben haben. Und ich wünsche euch allen einen guten Start ins neue Jahr. Und auch im nächsten Jahr wird es mit dem E-Government-Podcast weitergehen. Und ich hoffe auf viele schöne und interessante Themen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ja, ciao aus München. Fürs Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.haus.